Welcher König steigt für mich von seinem Thron? Welcher Vater gibt für mich den eigenen Sohn? Welcher Gott wird für mich hilflos, schwach und arm? Nur der eine, der in Jesus auf die Erde kam. Gott Jehova, der da herrscht in alle Ewigkeit, der das Weltall durch sein mächtig Wort erhält, wird in Bethlehem ein Mensch und führt in Raum und Zeit, um zu leiden und zu sterben für die Welt. Welcher König steigt für mich von seinem Thron? Welcher Vater gibt für mich den eigenen Sohn? Welcher Gott wird für mich hilflos, schwach und arm? Nur der eine, der in Jesus auf die Erde kam. Von der Krippe führt sein Weg ihn hin nach Golgatha. Er erniedrigt sich gehorsam bis zum Tod. Ich darf glauben, dass das alles auch für mich geschah. Und ich danke dir, mein König und mein Gott. Welcher König steigt für mich von seinem Thron? Welcher Vater gibt für mich den eigenen Sohn? Welcher Gott wird für mich hilflos, schwach und arm? Nur der eine, der in Jesus auf die Erde kam. Herr, dein Ratschluss zur Erlösung der verlorenen Welt führt in Staunen und Anbetung mich hinein. Diesem Kindlein, diesem König, diesem starken Held will mein Herz mein ganzes Leben nicht nur weihen. Dieser König sei für immer auch mein Herr. Diesem Vater will ich dienen mehr und mehr. Diesem Gott will ich erhöhen alle Zeit. Dir allein, o Herr, sei Ehre bis in Ewigkeit.